herzlich willkommen zum Antcast Episode 531, die Smartphone-Kriege. Ja, die haben begonnen. Ja, ich meine, gut, die sind schon seit einem Jahr eigentlich im vollen Gange, aber das jetzt wird so langsam richtig, krass, ja, so heiß, spannend, ja. Jetzt geht's ans Eingemachte, durchweg, durch die Branche merkt man jetzt diese Vorgänge momentan. Muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich das nicht so ein bisschen deutlicher ausdrücke. Ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall jetzt langsam angesagt, von Smartphone-Kriegen zu reden. Anders kann ich das nicht mehr titulieren, weil das einfach so ist. Deswegen gibt's auch heute einiges zu dem Thema Hongmeng, also Harmony OS, ja, und natürlich zu der Lage von Huawei, wie schon seit, ja, Monaten eigentlich. Gibt auch, ehrlich gesagt, nicht viel Interessantes mehr. Auch das hat sich herauskristallisiert momentan. Gut, wir kämpfen immer noch mit dem Sommerloch, denke ich. Ja, von daher ist das eigentlich so das Einzige, was wirklich interessant ist. Aber immerhin gibt es noch andere News, beispielsweise, dass Nvidia den CPU-Hersteller ARM gekauft hat oder kauft. Wahnsinn! Also Softbank, die haben ja im Moment ARM unter Kontrolle und seit 4 Jahren, ja, 4 Jahren, und jetzt verkauft die Softbank ARM an Nvidia. Damit entsteht natürlich ein nicht zu unterschätzender Chip. Naja, jetzt wird's kompliziert. Hersteller kann man nicht sagen, denn Nvidia stellt eigentlich keine Chips her. Die lässt herstellen. Nvidia lässt herstellen. aber Anbieter von Computerchips. Und zwar nicht nur eben jetzt von Prozessoren für PCs, sondern und vor allem natürlich die Grafikkarten, ganz klar, sondern jetzt auch für die Chips, die in den allermeisten Handys genutzt werden, also die ARM-Prozessoren. Ja. Und das ist ja unglaublich, ich habe es vorhin ja in der Rios Wochensicht schon gesagt, Apple stellt ja auf ARM-Prozessoren um. Das bedeutet Nvidia Technologie jetzt. Interessant. Aber Apple stellt seine ARM-Prozessoren selbst her. Ja, von daher weiß ich nicht, wie das genau da funktionieren wird. Die Lizenzen sind eh schon unter Dach und Fach, denke ich. Da wird sich dann von Apples Seite her ja nichts ändern groß. Aber dennoch ist es bemerkenswert, was da jetzt abgeht. 40 Milliarden Dollar soll das Ganze kosten, und so viel will Nvidia eben abdrücken, wie das aussieht. Dafür, das ist also eine interessante Sache. Großes Ding und eine weitere, ja, wie soll man sagen, Verdichtung von Marktmacht, ja, die Nvidia oder die Firma Nvidia ist nicht, wie das oft gedacht wird, eine koreanische oder taiwanesische Firma. Das sieht man wohl so, weil der CEO halt aus dem asiatischen Bereich kommt. Ja, aber in der Tat ist Nvidia ein ganz normales US-Unternehmen, eine waschechte amerikanische Firma, von daher hat sich hier natürlich die USA jetzt noch weitere Sachen gesichert, und das heißt auch, dass der britische Hersteller ARM jetzt auch in die USA übergesiedelt ist, sozusagen. Schlimm, aber unvermeidlich hinsichtlich eben genau diesen Smartphone-Kriegen, die da jetzt gerade toben. Das wird aber trotzdem nichts daran ändern, dass eben die gute 5- oder 5G-Technologie eben von Huawei kommt. Ja, und das andere nur so Notlösungen sind und die entsprechenden Ländern, die eben das Einsetzen hoffnungslos in die Techniksteinzeit zurückschmeißen. Wie auch immer, es ist schon, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, was da gerade abläuft. Man frisst sich selbst auf, sozusagen. Ja. So wurde jetzt auch eben bekannt, dass Samsung, LG und viele andere Firmen im asiatischen Raum massiv leiden durch diesen Druck, der auf Huawei ausgeübt wird, denn Huawei wird nicht mehr so viel produzieren in der Zukunft. LG und Samsung können wohl auch keine Displays mehr liefern, das hat sich jetzt herausgestellt, ja, so wie das aussieht, ist nämlich eben, oder was heißt, so wie das aussieht, durch diesen Ban sind eben auch die Hersteller davon betroffen, die eben Huawei Displays liefern. Also für Huawei ist natürlich schlecht, ganz klar, aber schlecht ist es auch für Samsung. Huawei ist der größte Handyhersteller der Welt. Ja. Und das wird natürlich jetzt im nächsten Quartal schon nicht mehr so sein, aber man sieht es deutlich, wo das Problem liegt. Wenn so ein großer Posten wegfällt, ja, dann werden noch ganz andere Firmen pleite gehen. Übrigens hat sich hier auch jemand Gedanken gemacht um das Thema, welche Firmen denn wohl zuerst pleite gehen, ja, weil es wird jetzt gemunkelt, das ist das Ende von Huawei, ja, sagt man ja immer, ne, das ist das Ende von Huawei und so, ja, ja, klar, ne, aber bevor Huawei weggeht, gehen erstmal andere weg, ja, diesen Artikel bei Fandroid, der ist durchaus fundiert, würde ich mal sagen, denn einige Firmen sind davon auch noch abhängig, wie gut es Huawei geht. Ja, und je schlechter es Huawei geht, desto schlechter geht es den Firmen. Und dann natürlich noch Firmen, die wesentlich weniger in der Kasse haben und schon seit Jahren am Stock gehen, was Handys betrifft. Ja, also wir reden jetzt nur von der Smartphone-Sparte, genauso wie bei Huawei nur von der Smartphone-Sparte geredet wird, wenn es heißt, die gehen unter. Huawei hat genauso wie andere Firmen, so diese großen Konzerne, noch ganz andere Sachen am Laufen. Ja, also von daher, wir reden nur vom Smartphone-Geschäft. Da ist zum Beispiel HTC. HTC, ne, seit Jahren krabbeln die schon auf allen Vieren durch die Gegend. Warum die überhaupt noch existieren am Smartphone-Markt, ist mir unbegreiflich. Auch wenn ich das ziemlich traurig finde. Nur die Entwickler-Crew ist geschlossen zu Google übergewechselt. Neue Designs, also Hardware-Platinen-Designs, scheint es nicht mehr zu geben. Nur wenige neue Geräte werden veröffentlicht. Was hält eigentlich HTC in der Smartphone-Sparte noch am Leben? Ich weiß es nicht. Aber die sind bestimmt eher weg als Huawei. Genauso wie Motorola. Seit Motorola hier das Geschäft quasi ausgegliedert hat, ja, und ja auch von Google eigentlich erstmal ursprünglich gekauft wurden, ja, dann allerdings wieder verkauft wurden zu Lenovo. Ja, interessant, auch eine, ich glaube, Lenovo ist auch eine chinesische Firma. Moment, dann muss ich schon mal gucken, dass ich was Falsches sage, weil das könnte durchaus auch was anderes sein. Aber ich meine, das ist doch eine chinesische Firma. Guck mal schnell, für was haben wir das dann? Jawohl, Volksrepublik China, genau, Lenovo. Und da ist auch ein Fragezeichen, wenn die Umsätze sind mehr als bescheiden nach dieser mehrfachen Übernahme und Naja, außer in amerikanischen Treue-Schwur-Medien, ja, die eben immer noch denken, die Firma hätte doch noch Verbindungen mit den USA, was ja nicht mehr stimmt, scheinen hier auch keine große Pressemeldung mehr rauszukommen. Also wenn ich das sehe, die einzigen, die eigentlich noch über Motorola berichten, sind US-amerikanischen Newsmedien. Im Rest der Welt ja, interessiert das eigentlich schon gar nicht mehr, was Motorola rausbringt. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese auch ja keine große Rolle mehr spielen und nach der letzten zwei Fauxpas, die zwar technisch gesehen ganz gut waren, preislich gesehen, da kann man eigentlich nur auf dem Boden rumrollen und sich totlachen. Das heißt, das wird kaum jemand kaufen. Und deswegen hat man da auch ein Problem, denke ich, Huawei zu überleben, sage ich mal so. LG ebenfalls, ja, ganz kritisch immer, also LG ist auch so ein Anwärter, die machen eigentlich seit Jahren Verluste mit ihrer Smartphone-Sparte. Und die Tatsache, dass es LG Smartphones noch gibt, ist nur deswegen so, weil man den Kunden bei LG ein Komplettpaket bieten will. Das heißt, man hat seine Waschmaschine, seine App-gesteuerte, so eine habe ich auch da stehen. Man hat sein TV-Gerät, ja, mit Smart Home-Funktionen beispielsweise und Smart TV. Und dazu passt natürlich das entsprechende Handy der gleichen Firma, LG, ja, SmartThings und bla bla, nein, das ist eine andere, und so weiter und so weiter. Das ist halt genau das, ThinQ heißt das ja, genau, ThinQ. Und das ist genau das, was eben die Handysparte von LG noch am Leben hält. Die Verluste sind frappierend und eigentlich gehörten die gestrichen. Und das war auch schon mehrmals knapp davor, genau wie bei Sony. Auch Sony wird wohl früher als Huawei im Smartphone-Business die Segel streichen. Vor allem, ja, Achtung, man merkt auf, Sony hat auch Millionen und Abermillionen Kamerachips an Huawei verkauft. Auch die werden ja möglicherweise davon betroffen sein, das ist noch nicht ganz klar, von diesem Ban. Wenn nicht, gibt es eben das andere Problem. Ja? Huawei hat klar gemacht, dass sie weniger Smartphones verkaufen werden, und zwar deutlich weniger. 50 Millionen setzt man etwa an. Das war ein herber Schlag in die Magengegend für alle Zulieferer von Huawei. Denn das heißt, dass also man hat ja eigentlich angepeilt 250 Millionen, das heißt, man hat ungefähr 200 Millionen weniger. Das heißt, 200 Millionen weniger Kamerachips kann Sony verkaufen an Huawei. Das ist ein weiterer Schlag in die Magengegend. Die Smartphone-Sparte hat wie aber genau dasselbe Problem wie LG. Seit Jahren macht diese Sparte massiven Verlust und ist auch nur noch deswegen da, weil eben die Herrschaften bei Sony sagen, wir sind ein traditioneller Elektronikkonzern, wir wollen ein Komplettpaket bieten für unsere Kunden. Wir haben das Smartphone, dazu passen die Kopfhörer, dazu passend die Auto-Freisprecheinrichtung, dazu passen das Smart TV, dazu passen die Playstation und so weiter oder umgekehrt, ja, je nachdem. Und deswegen, nur noch deswegen gibt es weiterhin Sony-Smartphones. Und dass Sony hier auch den Kontakt zum realen Smartphone-Markt verloren hat, sage ich ja immer wieder, sieht man an ihren Preisen, die vollkommen aus der Spur sind. Sony hat offenbar gar keine Interessen mehr daran, Stückzahlen zu verkaufen. Das sind Alibi-Phones, ja. Und deswegen, so wie die Plug-in-Hybride bei den Autos, ja, da ist nur ein Elektromotor dabei, damit die gefördert werden können, damit der Besitzer dann sagen kann, seht ihr, ich bin doch umweltfreundlich, ja. Genau, richtig, ja. Verboten gehört es. Aber okay, BlackBerry. BlackBerry, gibt's die überhaupt noch? Ja, die gibt's schon noch, aber so richtig seht ihr dann, da fängt es schon an, ne? Also auch das ist ein Anwärter, der wird auch noch vor Sony die Segel, vor Huawei die Segel streichen, vielleicht auch noch vor Sony, wer weiß. Also so, wie gesagt, immer nur, ich rede immer nur von den Smartphone-Sparten, das ist ja ganz wichtig bei Sony. Sony macht sein Geld normalerweise durch PlayStation und vielleicht auch noch im Hi-Fi-Audio-Videobereich, aber definitiv nicht in der Smartphone-Sparte. Ja. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wo dann einer hingehen kann und sagt, hier, Leute, also wir können nicht weiter Millionen Verluste raushauen für Smartphones, die keiner kauft. Wir streichen das Ding. Fertig. Ne? Naja, bei BlackBerry wird es dann wahrscheinlich anders aussehen. Also die, haben die da noch irgendein anderes Standbein? Ne? Weiß nicht, Business Messaging, haben die da was Separates laufen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Smartphone-mäßig sieht es auch ganz, ganz übel aus. Ihr seht also, es wird hart gekämpft auf diesem Markt und da wird es noch einige Opfer geben, lange bevor Huawei eventuell seine Smartphone-Sparte einstellen müsste. Eine herbe Enttäuschung auch für OnePlus-Fans diese Woche. Tut mir leid, ich habe nur schlechte Nachrichten anscheinend, ja. Im Moment, nachher kommen noch ein paar gute, aber das OnePlus 8T Pro wird niemals erscheinen. Offenbar ist es so, dass es kein OnePlus 8T Pro geben wird. Die Firma möchte sich auf das Nord-Modell und auf das OnePlus 8T konzentrieren, aber ein 8T Pro wird es nicht geben. Somit ist natürlich auch das, was ich letzte Woche gesagt habe, da habe ich ja drauf spekuliert noch, dass es ein OnePlus 8T Pro geben wird, sind die Verbesserungen OnePlus 8T zum Vorgängermodell also nur marginal und für mich eigentlich, naja, wie soll ich sagen, äußerst zweifelhaft, dass sich das dann rentiert, ja. Das OnePlus 8 Pro, also ohne T, ja, wird dann also deutlich besser sein als das 8T, ja, was ja auch irgendwo klar ist, ja. Aber das 8 Pro wird ja auch mit 12 GB RAM ausgeliefert, ja, in einer Version, die es da eben so nicht gibt. Also es ist schon ziemlich schlecht, muss ich sagen, was da OnePlus betrifft. Keine Ahnung, was da der Hintergrund ist, aber ich glaube, man hat sich mit dem Nord auch ein bisschen übernommen und hat vielleicht jetzt einfach nicht die Kapazitäten frei oder nicht mehr genügend Kapital, um jetzt das 8T Pro noch rauszuhauen. Oder es war einfach auch nie geplant. Ja, oder vielleicht ist es wegen einem Codenamen zusammengestrichen worden, nämlich Kebab. Das war dann doch einigen zu eklig und deswegen haben die es dann gekillt. Nein. Android 11 ist offiziell da. Na, wenn das keine gute Nachricht ist, oder? Oder? Ja, ich glaube schon. Und wenn ihr ein Pixel-Gerät habt, zumindest alle außer dem Original-Pixel, ja, bekommt ihr das Android 11. Seit Android 8 haue ich ja Warnungen raus, man glaubt es kaum, ja, Vorsicht mit dem Update. Seit der Version 8 hat sich alles immer ein bisschen verschlimmbessert. Ja, es wurden auch einige Sachen deutlich besser, ja, aber es wurden immer massiv Funktionen weggenommen. Ich weiß zwar nicht, was jetzt alles noch weggenommen werden kann, ohne dass man gar nichts mehr machen kann. So ungefähr wie beim iPhone, ja. Aber die Entwickler wurden halt immer in den Rechten stark eingeschränkt und auch eben die Nutzer damit, was man eben mit dem Smartphone auch machen kann. Und somit haben wir eben jetzt hier das Android 11. Das hat kleine Änderungen in der UI bekommen. Es gibt jetzt bessere gruppierte Notification-Oberfläche, ja, zum Notification-Schatten, also Shade, ja, damit man das offenbar leichter sehen kann, was jetzt aktuell ist und was nicht. Die Übersicht übrigens vom Power-Menü ist gleichzeitig eine gute Sache und gleichzeitig eine negative Sache. Das wurde ja aber schon angekündigt, ja, dass man jetzt mit dem, wenn man auf den Power-Button drückt, erstmal ein Bildschirm kommt mit allen möglichen Informationen, darunter auch eine Bezahlmethode, die man einstellen kann. Das ist ein bisschen komisch und das sind auch einige im Vorfeld schon nicht gerade erfreut darüber gewesen, die dann zum Beispiel geunt haben, toll, jetzt drückt jemand auf einen Power-Button und sieht jede Menge Informationen, nicht gut. Und naja, gut, das kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall, manche Sachen sind auch sehr nützlich. Zum Beispiel hat man eben übersichtlich die so eine Smart Home Übersicht, beispielsweise über die Lampen, die gerade angeschaltet sind und über verschiedene Schalter etc. Also Smart Home Dinger kann man da zum Beispiel integrieren. Und etliches andere mehr. Also das finde ich eigentlich so gar nicht so übel, muss ich schon sagen. Das ist zumindest mal etwas, wo wieder ein bisschen was Nützliches rüberbringen kann, zumindest mal. Ja. Also klar, es wird natürlich sehr viele kleine Änderungen geben, die auch ein bisschen unter der Haube sind, wie immer. Ja. Es gibt neue und das macht mich eben besonders, naja, nachdenklich, wieder einmal neue Permissions, ja, also Berechtigungen, ja, neues Berechtigungsprotokoll, wo eben regelt, welche Apps zum Beispiel Zugang zur Kamera, Mikrofon, Location Data und so weiter haben. Ich habe jetzt gerade heute eine App gehabt, die ich aus der Huawei App Gallery installiert habe und da wurde gewarnt von Play Protect, dass meine mit bei der App meine Location gesehen werden kann. Da eine Warnung rauszuhauen, das finde ich schon ziemlich dreist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das verunsichert die Nutzer sehr und ich weiß gar nicht, bald kann man das Smartphone eigentlich für gar nichts mehr nutzen, außer für zu telefonieren, ohne dass man hier Fragen beantworten muss. Und das Problem ist halt, dass dann Leute, die sich eben gerade nicht auskennen, die eigentlich geschützt werden sollen, genau das Gegenteil machen, dann nämlich hier zu hart reagieren und sagen, nö, dann installiere ich die App nicht oder was wollen die da? Ich sehe ja auch schon, was in dem Marketplace beispielsweise alles geschrieben steht. Da kann ich das nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja? Entweder haben die Leute nicht die geringste Ahnung, was das eigentlich bedeutet, diese Berechtigungen. Ja? Oder es ist wirklich so, dass Google, ja, sagen wir mal, aus Absicht schon fast solche Dinger raushaut. Und das so allgemein lässt, ja, dass eben hier die eigenen Apps, die eben solche Sachen nicht raushauen, bevorzugt werden. Und die muss man nämlich alles schon absegnen bei der Installation, bei der Erstinstallation des Gerätes, ne? Tja, gar nicht so dumm. So, ja, somit, ne, stellen wir schon mal vor, jemand möchte dann statt den Google Messenger, gibt es den überhaupt noch? Nutzt es überhaupt noch jemand? Na, egal. Will also jemand außer dem Google Messenger noch ja, Line installieren und muss dann einer Fülle von Berechtigungen zustimmen, die sogar Zugriff auf die Kontakte. Boah, ja, und stell dir mal vor, kann sogar kostenpflichtige Dienste nutzen. Also, das geht ja nicht. Also, wisst ihr, langsam wird es so absurd. Ich kann mich nur noch drüber lustig machen. Ja. Man muss nicht jeder Paranoia auch noch Zündstoff geben. Ja. Deswegen, ich finde es mittlerweile schon grotesk. Bald sind die Dinger so sicher, dass man sie gar nicht mehr nutzen kann. Okay? Und daheim haut man sich dann auf dem Computer irgendwelche Software drauf. Ja. Wo auf den ganzen Computer Zugriff hatten, fertig. Ne? Also, ich könnte da jetzt noch eine halbe Stunde drüber sprechen. Ne? Damals hat es angefangen mit der Zugriff auf die Micro-SD-Karte, ja, dass der dann geregelt wird, dass nicht jedes Programm vollen Zugriff auf die SD-Karte hat. Hallo? Damit wurden wichtige Funktionen, die bis heute nicht mehr zurückgekommen sind, komplett deaktiviert. Eine Grundfunktion, die ich einfach von einem elektronischen Gerät erwarte, nicht mehr möglich. Ja? Und auf dem Computer, ja, SD-Karte rein und man kann alles lesen. Cool, ne? So bescheuert ist es. Aber gut, ne? So ist es halt. Die Leute haben Angst vor Homebanking auf dem Smartphone zu machen und verstehen nicht, dass ihr Computer viel, viel angreifbarer ist. Ja, und meistens auch voll gespickt mit Computerviren sind. Aber nee, das ist ja ein Handy. Das ist ja, das ist total schlimm. Und das andere, ja, das ist der Computer, das ist schon okay so. Ja, klar. Alles klar. Also fünf Firmen, um jetzt mal weiterzugehen, ja, sind in Zukunft wohl nicht mehr so erfreut darüber, wie es da so läuft. Aber Red, also Xiaomi, ist ja auch Redmi, ist ja Xiaomi, Redmi K30 Pro. Also das läuft offenbar ganz gut und Xiaomi wird da auf jeden Fall einer der Gewinner sein. Ja, zumindest mittelfristig, kurzfristig werden die auch Probleme bekommen. Ja, ist halt durch den ganzen Umschwung auch schwierig. Aber die Verkaufszahlen von den Xiaomis geht ja drastisch nach oben. Also die profitieren natürlich von den Leuten, die skeptisch sind und kein Huawei mehr kaufen, kein Honor mehr kaufen, stattdessen Ausschau halten nach anderen alternativen Geräten. Und da ist Xiaomi natürlich auch ganz weit vorne mit dabei. Das K30 Pro war ja auch ein sehr interessantes Gerät, auch wenn das bei uns jetzt gar nicht so präsent ist. Ja, aber in einigen Ländern hat das wirklich richtig reingehauen auf dem Markt. Ne? Ist ja auch ein ganz gutes Gerät. Snapdragon 865er Prozessor, AMOLED-Screen von Samsung und richtig günstig auch noch im Vergleich dazu. Moment mal, ich guck mal hier, gibt auch noch ein K30 Pro, ja genau. 6,67 Zoll Display. Es gibt auch eine 8 GB-Version mit 256 GB UFS 3.1 Storage, Dual-SIM und. Also gutes Kamera-Array und alles Mögliche. Und jetzt bekommt dieses Gerät also ein Update auf Android 11. Die sind schnell, ja. Also nur kurz nach Google haben die angekündigt, sie werden jetzt auch Android 11 ausliefern. Allerdings noch als Beta-Testphase der stabilen Version. Ja, eigentlich ein Widerspruch in sich, aber okay. Die Beta-Testphase der stabilen Version ist jetzt schon angelaufen, ja, von Android 11 und das heißt, es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann kriegt auch dieses Gerät ein Update und ja, 3,3 GB ist übrigens dieses Update groß. Nur so eine Notiz am Rande, also so langsam. Ja, braucht man wirklich einen schnellen WLAN-Zugang? Macht es am besten nicht über eure Karte. Ja, sonst geht ihr am Stock. Huawei verliert LG und Samsung als Display, habe ich schon vorgelesen, als Display-Lieferanten. Hongmeng, OS 2.0. Ja, bei uns wird es wahrscheinlich Harmony OS heißen. Ja. Wird im Dezember auf den Smartphones erscheinen. So, jetzt ist es raus. Huawei hat ja lange gebraucht, bis sie so ein bisschen deutlicher wurden mit ihrer Sprache. Bis vor kurzem noch lief alles darauf hinaus, so Friede, Freude, Eierkuchen, gute Miene zum schlechten Spiel. Das hat nicht jeden geschmeckt, mir zum Beispiel nicht. Ich hätte mir deutliche Worte gegenüber den USA erwartet, auch von Huawei. Auch die chinesische Regierung hat ja, relativ ruhig gehalten. Auch das fand ich ehrlich gesagt sehr befremdlich, ja, aber naja, vielleicht sind die etwas klüger als ich, ja, ich hätte da gleich Kante gezeigt, ne? Aber gut, was soll's, ich bin auch kein Diplomat. Und jetzt ist, allerdings hat sich das jetzt ein bisschen geändert. Die Pressekonferenz, die jetzt von Huawei stattfand, hat mehr einem Schlachtaufruf geglichen. Ja. Und man hat klar gemacht, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Android wurde es gesagt, enden bei Huawei. Fertig. So. Was draufkommt, ist dann eben das Harmony OS. Und das basiert auf Android, ist natürlich auch mit den Apps her größtenteils kompatibel, aber man hat jetzt klar und deutlich sich abgegrenzt. Es gibt kein Android mehr auf Huawei-Geräten in Zukunft, sondern es gibt nur noch Harmony OS. Fertig. Das ist eine deutliche Ansage und Huawei hat dann auch gleich deswegen eine neue Search Engine angekündigt. Auch hier gibt es ein neues Huawei Search, Petal Search wird geupgradet. Also auch auf dem Suchmaschinenmarkt für Europa zum Beispiel, ja, also für internationale Belange, wird Huawei eine neue Suchmaschine machen. Teile davon sind ja schon aktiv im Petal Search, wobei da Quant benutzt wird. Das sollte sich dann nach und nach ändern und umgestellt werden auf die Huawei Search Engine. Eine vollständige Abschottung ist jetzt vorhergesehen, ja, ist jetzt vorgesehen. Und gleichzeitig auch die Bekräftigung, wir bleiben am internationalen Markt tätig, aber mit unserem eigenen System, mit unserem eigenen Ökosystem auch, HMS eben statt GMS. Und, das habe ich jetzt auch gelesen, das ist mir gar nicht vorher bewusst geworden, ja, aber es ist tatsächlich so, dass damit das drittgrößte OS der Welt, Mobile OS, ja, gerade jetzt geboren wurde. Das Ökosystem iOS, Google, also GMS und jetzt HMS. Und das ist gar nicht so klein, wie man vielleicht denkt. Ja. Und jetzt kommt der Clou. Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht für alle, die ein Huawei-Gerät haben. Zumindest ein neueres Huawei-Gerät, da komme ich gleich nochmal dazu. Und zwar wird jetzt Huawei EMUI 11 offiziell released. Das heißt, es kommt auf über 50 Geräte. Ja? 50 Geräte können, also kriegen dieses Update mit der neuen Oberfläche. Und da sind natürlich auch einige Geräte drauf, die schon längere Zeit auf dem Markt sind. Das V30 beispielsweise, V30 Pro, auch die Mate-Reihe ist da natürlich, klar, logisch, Mate 30, Mate 30 Pro, ja. Die P40-Reihe, das sowieso ist ja auch das Neueste, das macht übrigens den Anfang, P40, P40 Pro und Pro Plus und die Mate-Reihe, die machen den Anfang, auch das MatePad Pro ist gleich mit am Anfang dabei, ja, und nach kommen dann eben 50 weiter oder bis zu 50 Geräte mit dazu, und das ist gut, das ist schön, man sieht also, Huawei bleibt da am Ball. Und ja, die Updates wird es geben. Fertig. Klipp und klar, die Updates wird es geben. Das hat Huawei auch nochmal gesagt, was mich eben auch bekräftigt in dem Glauben, dass eben das, was verbreitet wird, vor allem den US-amerikanischen Medien, dass es keine Updates jetzt mehr gibt, dass das schlicht und ergreifend falsch ist. Huawei hat die Möglichkeit, über sein System selbstverständlich, ja, Firmware-Updates zu liefern. Mag ja sein, dass die normalerweise über Google kommen, aber Huawei hat da ganz sicher die Möglichkeit, das ist eigentlich unbestreitbar, hat die Möglichkeit, hier ein Update zu erzwingen, beziehungsweise eben an Google vorbei durchzusetzen, ja, da, so dass es die User eben trotzdem installieren können, denn die Oberfläche, die Software programmiert immer noch Huawei und die wären ziemlich dumm gewesen und das ist Huawei nicht, wenn die vorher nicht schon Routine eingepflegt hätten, wo genau das eben möglich ist. Und so sieht es nämlich auch aus. Es gibt weiterhin Updates, ganz normal. Und jetzt kommt der eigentliche Bringer. Haltet euch fest. Jedes Gerät, also diese 50 Geräte, jedes Gerät, das EMUI 11 bekommt, kann geupdatet werden von dem Benutzer auf Hongmeng, also auf Harmony OS. Das, was ich ja schon gewünscht habe, ja, was ich gesagt habe, das wäre ultimativ super genial, wenn das ginge und es geht. Ja. Das heißt, es ist jetzt wirklich so, die Leute können dann entscheiden, wollen sie das normale Android drauf haben, das Stock Android sozusagen oder fast Stock Android mit ein paar Erweiterungen ohne Google Services oder sagen die FU Google, ja, oder FU Android, wir installieren jetzt Harmony OS und können trotzdem noch die Android Apps nutzen. Auch hier wurde nochmal klar gemacht, ja, auf der Pressekonferenz, es gibt Millionen von Apps bereits jetzt, die unter Harmony OS laufen werden. Und das heißt, alle Apps, die in der App Gallery sind, werden auf Hongmeng, werden auf Harmony OS laufen. Macht euch keine Gedanken. Das ist die Nachricht. Und ich sehe, wie es da abgeht über Petal Search beispielsweise. Da findet ihr jede App, die ihr installieren könnt, ob mit Play Store oder ohne Play Store, ist piep egal, ja, und ich kann euch ganz stark versichern, wenn Huawei auftrumpft und wenn Huawei anfängt, hier auf Konfrontation zu gehen, und das sieht jetzt so aus, dann werden die auch Apps reinnehmen oder installieren lassen, direkt, ja, die eben vielleicht auch auf dem Play Store sogar, ich sage das jetzt bewusst, sogar kostenpflichtig sind. Ich habe das vereinzelt sogar schon gesehen, dass es kostenpflichtige Apps bei Petal Search gibt, die man kostenlos installieren kann. Ich möchte es nicht gutheißen, aber ich möchte es nur sagen, wenn Huawei sagt, wir integrieren den und den APK-Anbieter rein, ja, und das ist unsere Quelle und fertig, ja, dann kann da niemand was dagegen machen. Denn wenn Hongmeng OS draußen ist, dann kann Google nur dumm aus der Wäsche gucken. Und die USA kann auch nur dumm aus der Wäsche gucken. Fertig. Mehr können die dann nicht machen. Ja? Weil die dann keinen Zugriff mehr haben. Da haben sie selbst reingelegt. Jetzt hat ja Google noch Zugriff. Jetzt hat die US-Regierung noch Zugriff. Die können noch mitbestimmen, wie zum Beispiel jetzt die TikTok-App. Ja, die soll ja jetzt auch, da komme ich nochmal am Schluss dazu, ja, soll ja auch gebannt werden, ja, aus dem Play Store, und dann kann man das nicht mehr installieren. Ja, dann braucht ihr ein Huawei-Gerät, dann wird die ganz normal weiter in der App Gallery drin sein, ihr könnt sie ganz normal weiter nutzen, ja, FU USA heißt dann von Huawei aus und von TikTok aus, und das war's dann, ja. Dann können die auch nichts mehr dagegen machen, dann können die sich auf den Kopf stellen, ja, oder sonst irgendwas, da müssen sie schon dann das durchsetzen, das können sie nicht gegen China, ganz einfach, und da bin ich auch ganz froh drum, dass das nicht so geht. Deswegen, die Smartphone-Kriege, ja, gehen in die heiße Phase über, ja, wir werden sehen, was da nach dem November, ja, auch dann davon übrig bleibt noch, ja, mal sehen, was, wie sich diese Geschichte ja dann entwickelt, aber klar ist, da wird sich noch einiges tun, und das war eigentlich das Einzige, was mich diese Woche auch überhaupt noch interessiert hat, auch das muss ich ganz klar sagen, ja, Also ich bin an einem Tiefpunkt angelangt, was Android betrifft, weil es für mich kein freies System mehr ist, wenn Politik so starker Einfluss nehmen kann. Wisst ihr, ich habe immer gesagt, ob jetzt die USA hier Einfluss nimmt oder China, ist eigentlich Jacke wie Hose. Ja, nur dass ich hier sehe, dass eben durch diese Aktionen der USA eben gute Geräte, gute Dienste, gute Technologie kaputt gemacht wird, weil es ja offenbar hier nicht so ganz auf dem Laufenden sind, ja, und die bessere Technik und ich sag's mal ganz klar, die technische Zukunft in China liegt. Und da ich Technik-Fan bin, tendiere ich in diese Richtung, wo die beste Technik herkommt. Und damit ist für mich die Entscheidung klar. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, ne? Huawei Go, USA No. Und so wird es auch bleiben. Und wenn das jetzt hier in diese harte Phase da übergeht, ja, und dann werde ich auch natürlich das Ganze so gut wie es geht unterstützen. Also ich werde Huawei so gut wie es geht unterstützen, was natürlich nicht viel bedeutet, ja, ganz klar. Das heißt hauptsächlich, ich werde mir nicht verbieten lassen, Huawei-Geräte zu nutzen. Und wenn das eben heißt, dass ich kein Android mehr habe, also kein normales Android mehr, dann soll mir das ehrlich gesagt auch recht sein, weil ich habe ja über die Monate jetzt, wo dieser Kampf da schwelt, sukzessive die Google Services ja eingestellt und ich sehe da eigentlich keine Veranlassung mehr. Zumal man immer eines nicht vergessen darf, ja, man ist ja gar nicht komplett abgeschnitten. Das heißt, es geht ja nur um die Apps. Über den Browser kann man immer noch vieles machen, ja. Also wenn ich zum Beispiel jemand über Google Fotos jetzt ein Foto teilen muss, dann kann ich das immer noch machen, nämlich über den Webbrowser. Ja. Kein Thema, ja. Geht. Aber natürlich werde ich dann hingehen und werde sagen, nee, das mache ich dann natürlich nicht mehr über Google Fotos, sondern über ein anderes Medium. Ne? Klar. Aber wie auch immer, da ist noch lange Zeit vor uns, denn bisher, das muss man auch noch sagen, läuft alles immer noch ganz normal. Woche 3, ja, nach der angeblichen Sperrung von allem, ja, wie es so schön geheißen hat, ja. Google Pay geht nicht mehr und verliert die Sicherheitszertifizierung. Nein, Woche 3 immer noch alles normal und in Geschäften bezahlt mit Google Pay und meinem Honor View 20. Kein Problem. Tja, ich strafe die Lügen, die versuchen hier Panik zu verbreiten und zu sagen, ja, wenn ihr jetzt ein Huawei-Gerät kauft, könnt ihr nichts mehr damit anfangen. Doch, Leute, ihr könnt genau alles damit anfangen, was ihr vorher auch machen konntet, nur eben nicht mehr von Google, sondern von anderen Firmen. Ja, so sieht's aus. Jetzt gucke ich noch mal kurz, was wir hier noch haben, weil fasse ich das gleich alles noch zusammen, was wir noch haben von Huawei. So, mal gucken. Ja, also, kurz nochmal, ja, weil durch das viele Gequatsche ist es jetzt untergegangen. Also, viele Geräte werden jetzt geupdatet, Huawei und Honor-Geräte übrigens, ja, auf EMUI 11. Und alle diese Geräte werden geeignet sein, um Harmony OS zu laufen zu bekommen, ja, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ob das automatisch geupdatet wird oder ob euch da die Wahl gelassen wird. Ich gehe aber stark davon aus, alles, was ich gelesen habe, suggeriert, dass man wählen kann, ob man einfach so weitermachen will oder ob man jetzt Harmony OS installieren hat. Leider gibt es für mich persönlich natürlich auch eine schlechte Nachricht. Also ich habe hier eine riesen Liste von Geräten, die eben geupdatet werden können. Ich lese jetzt nicht in Einzelnen vor. Ja. Ich mache mal einen Link dazu in die Shownotes rein, aber da sind eben auch jede Menge Huawei-Geräte, auch das Mate 20 wird irgendwann geupdatet werden, das Nova 5 und so weiter. Die Honor-Geräte, allerdings das Honor 20, 20 Pro und so weiter, 9X, 9X Pro, viele andere auch, auch das Magic 2, das Honor V30, also bei uns wäre das View 30 und V30 Pro, Honor 30 und so weiter, die alle gehen, auch das Honor View Pad V6, aber was nicht drauf ist, ist das Honor View 20, also das, was ich habe. Sehr verwunderlich ist es ja nicht. Man muss bedenken, das hat jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit auf dem Buckel. Ja, ich weiß es nicht genau. Vielleicht kommt es ja noch dazu. Die Liste wird auch immer wieder geupdatet von Huawei wiederum. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass hier das Honor View 20 irgendwann auch nochmal da drin auftaucht, auch als V20, so heißt es ja auch in international statt View 20, V20. Kann passieren, momentan ist es noch nicht drauf. Ich werte das allerdings negativ, ich glaub's eher nicht und damit steht auch noch was weiteres fest. Da habe ich mich entschlossen dazu. Ich werde das Honor View 20 nutzen, bis nichts mehr geht. Ja, eventuell werde ich mir dann ein neues Honor-Gerät kaufen oder Huawei-Gerät, das wird sich dann zeigen. Ich werde die Entwicklung natürlich ganz genau noch im Auge behalten und dann entscheiden, was ich mache. Es gibt auch noch andere Optionen, beispielsweise ein super billig China-Handy, ja, mit Google-Services drauf, um zum Beispiel eben mit GPay zu bezahlen, ja, wenn das nicht mehr gehen sollte irgendwann. Oder ich verzichte ganz einfach drauf, mit Google Pay zu bezahlen. Ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, weil ich kenne mich. Das nehme ich mir zwar vor, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann gibt es nur noch ganz oder gar nicht. Ja, ich weiß, ich bin ein Sys-Lord. Ja, es gibt nur Extreme. Ja, es tut mir furchtbar leid, aber wenn ich dann mich entschlossen habe, dann wird es auch rigoros umgesetzt, ja. Gut, ich werde das alles weiter im Auge behalten und natürlich euch auch darüber weiter informieren, wie das aussieht. Ich finde, es ist eine sehr, sehr traurige Zeit und eins kann man wohl sagen, Trump hat Android kaputt gemacht. Trump hat das Vertrauen international in amerikanische Firmen dermaßen stark beschädigt, dass eigentlich nicht mehr zu tolerieren ist, überhaupt noch was in den USA zu nutzen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch da bin ich rigoros und schaue jetzt auch explizit danach. Ja. Mir egal welches Land, aber nicht die USA. Es ist noch was anderes passiert. Ich habe eben schon mal gesagt mit TikTok. Ja. Es ist jetzt wohl klar. Zuerst kam die Meldung vor wenigen Tagen, dass China, also offiziell in China gesagt haben, wir würden lieber TikTok abschalten, als es in die USA zu geben. Coole Ansage, finde ich auch richtig, würde ich auch so machen, ja. Aber jetzt scheint auch noch sich was anderes anzudeuten. Vor wenigen Stunden kam eine Meldung über GSM Arena nach einer englischen TV-Station, ja, die vom chinesischen Staat betrieben wird. Die nennt sich CGTN, ja, und es wird ja nachgesagt, dass die Medien kontrolliert sind von China, von daher wird es schon richtig sein, denke ich, dass ByteDance, ja, also die Firma von TikTok, nicht verkaufen wird, weder an Oracle, was das hat, das haben einige Gerüchte besagt, dass irgendwie doch Teile an Oracle verkauft werden, weder an Oracle noch an Microsoft und dass keinerlei Source Code an irgendeine US-Firma ausgehändigt wird. Fertig. Damit dürfte es auch dann darauf hinauslaufen, dass eben tatsächlich, ich glaube am 20. ist die Deadline, ja, dass dann am 20. die TikTok App aus dem Store rausfliegt. Ja, ich würde es euch empfehlen, wenn ihr an TikTok interessiert seid. Momentan ist es die meist gedownloadetste App weltweit, dass ihr die auch noch schnell mal downloadet. Allerdings bei Android haben wir ja zum Glück einen Vorteil, wir können das Sideloaden. Das heißt, ihr könnt die TikTok-App auf jeden Fall noch per Sideload installieren. Nur wenn ihr es über den Play Store installieren wollt, würde ich es jetzt machen. Ob die App automatisch gelöscht wird von euren Smartphones, das glaube ich nicht. Da würde wahrscheinlich Google überzogen werden mit Klagen. Es gibt ja jetzt schon Klagen gegen die USA, tatsächlich gegen die US-Regierung. Allerdings hat in der Anhörung bei der Verhandlung die US-Regierung sogar gesagt, man hätte kein Recht, die Entscheidungen des US-Präsidenten in dieser Sache anzufechten. Klar, dadurch würde natürlich die USA faktisch zu einem Diktaturstaat werden, und zwar tatsächlich, ja, wenn man also Entscheidungen des US-Präsidenten durch eine solche Verfügung nicht mehr rechtlich anfechten kann, also wenn noch nicht mal darüber entschieden werden kann, dann ist es eine Diktatur. Weil darin das ist ein grundsätzlicher Pfeiler einer offenen Regierung, einer demokratischen Regierung, dass man auch gegen Entscheidungen der Regierung rechtlich vorgehen kann. Bei uns ist da zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht zuständig. Ja? Und das Bundesverfassungsgericht kann Entscheidungen revidieren. Also Angela Merkel oder unser Bundespräsident kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, das wird gemacht und niemand kann mehr rechtlich dagegen vorgehen. Das geht nicht. Das muss dann gerichtlich entschieden werden, wenn jemand was dagegen hat. Ja. Und die US-Regierung hat jetzt gesagt, das geht nicht. Man kann nicht rechtlich gegen eine Entscheidung des US-Präsidenten vorgehen. Dann ist es eine Diktatur. Okay? Aber wie auch immer, ByteDance hat eben jetzt wohl ja alles von sich weggestellt und hat eben jetzt gesagt, okay, wir verkaufen nicht. Ne? Die Entscheidung übrigens, oder die Klage ging übrigens von WeChat-Usern aus, weil WeChat soll ja auch gebannt werden und die Nutzer verlangen, dass sie weiterhin WeChat nutzen können. Und daraufhin hat die US-Regierung das eben gesagt. Ne? Wunderbar. Da fühlt man sich doch gleich wieder freier. Ne? Oder so. Freier in dem zu machen, was man für richtig hält. Samsung wird allerdings alle Snapdragon 875er Chipsets herstellen für Qualcomm. Unglaublich. Qualcomm wird tatsächlich seinen nächsten Flaggschiff-Prozessor komplett von Samsung produzieren lassen. In Südkorea, nicht schlecht. Gut, kann man natürlich vorstellen, dass da auch Kosten eine Rolle spielen. Ich fand es bemerkenswert. Damit stellt sich natürlich die Frage, wird es dann überhaupt noch in der nächsten Gerätegeneration einen Exynos-Chip geben auf Samsung-Geräten? Ich meine, wenn die schon alle Snapdragon-Prozessoren herstellen, dann werden die doch nicht noch zusätzlich andere Prozessoren herstellen, die sie dann in ihren eigenen Geräten einbauen. Und die Exynos-Prozessoren sind ja auch in letzter Zeit immer weiter in die Kritik geraten, weil sie dann doch in den letzten Jahren hinter der Leistung etwas hergehinkt haben. Das war mal anders, aber ja, so schnell kann es eben gehen. Ja. Naja. Gut, dann ist das alles, habe ich jetzt alles abgegrast? Ja, okay. So, dann komme ich mal zu der Community. Schnell mal das Handy schnappen. Mal schauen, was es denn da gab. Ich muss gerade noch gucken, was ich jetzt schon letzte Woche vorgelesen habe. Ja, also ich guck mal hier. Achso, ne, das war das mit den Abos. Ne, das hatten wir schon. Nee, dann gibt's ja gar nichts Neues, tatsächlich, ja. Ist das richtig? Ja, doch, tatsächlich, ja, gibt's nichts Neues. Wunderbar. Oder auch nicht. Gut, dann komme ich gleich zur App der Woche. Das wurde diesmal etwas, wo man so richtig Dampf ablassen kann, ja, hinsichtlich der Lage und die Smartphone-Kriege, die an den Nerven zehren, ja, dann kann man doch mal so ein Spiel wie Slayway Camp, ja, rauf machen, ne? Slayway Camp unter Titel Free to Slay, ja, und zwar, wenn ihr jetzt sagt, den Titel kenne ich doch. Ja, genau, das war schon mal App der Woche. Allerdings die Vorgängerversion davon, die war mal Teil von einem Humble Bundle übrigens, ja. Und Slayway Camp Free to Slay gibt's im Play Store. Und da ist also, das ist also wesentlich erweitert worden. Sehr, sehr viel mehr Rätsel, die da drin sind. Der 80er-Jahres-Stil ist zum Glück erhalten geblieben. Natürlich alles in Retro-Grafik gut gemacht. Und naja, bei einigen Szenen ist man dann doch froh, dass es solche Retro-Grafik ist und nicht so irgendwie fotorealistische Grafik, weil ja, also bei Slayway Camp, ja, ist alles drin. Da muss man auch mal, ne, jemand mit einem Kühlschrank platt machen, Kopf ab, und so weiter und so weiter. Aber alles natürlich sehr humoristisch und satirisch auch dargestellt. Auf jeden Fall eine Hommage an die 80er Jahre Billigsplatter-Filme, die es da ohne Ende gab, ja. Und aber sich nichtsdestotrotz großer Beliebtheit erfreuen, ja. Und ja, das ist also eindeutig, merkt man diesen Flair. Ganz cool gemacht, lustig auf jeden Fall und zum Dampf ablassen auch genau richtig, ja. Ja, und außerdem, wenn man hier zu nah, den Polizisten zu nahe kommt, wird man gnadenlos zusammengeprügelt, ja. Also, die prügeln einem gleich weg, ne. Total realistisches Spiel, ne? Zumindest für US-Verhältnisse. Also Slayway Camp Free to Slay ist free to pay. Nein, free to play. Free to pay ist man natürlich auch, ja. Man kann nämlich da mit In-App-Purchases auch Werbung wegmachen und so weiter, ja. Aber die Werbung stört auch nicht wirklich jetzt extrem stark im Spiel. Und von da hat man jede Menge Spielspaß, auch ohne dass man zahlt. Aber ich denke, das ist fair, wenn man da ein paar Euro abdrückt dafür. Denn das Spiel macht schon ziemlich Spaß. Ist allerdings, um das jetzt klar zu sagen, nicht irgendein sinnloses Gemetzel, sondern das sind teilweise, es ist so Art Sokoban. Ja, also na, mit Sachen verschieben und Ausweg suchen, auf eine bestimmte Stelle muss man kommen, eventuell noch einen Schlüssel vorher einsammeln und so weiter und so weiter. Und das ist richtig kompliziert. Am Anfang geht das alles ruckzuck, aber die späteren Levels sind wirklich wirklich hart, ja. Da werden also die kleinen grauen Zellen doch schon arg strapaziert, um da eine Lösung dann zu finden. Also, ja, das ist vielleicht noch der Unterschied zwischen den 80er Jahren Splatterfilmen und dem Spiel. Die Macher von diesen Filmen haben nicht ganz so viel Hirnschmalz eingesetzt für das Drehbuch wie diese Entwickler für die Rätsel. Das steht jedenfalls fest. Also Slayway Camp kostenlos im Play Store. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und in den Shownotes gibt es auch weitere Links und Informationen zu den behandelten Themen von heute. Manche Sachen sind sehr interessant. Ja, unter anderem auch die Liste für UI 11 Updates und vieles mehr. Jo, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.